Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Betrachtet. Heute mit René Jäger und einen Gast habe ich auch, das ist der Ferry Weber. Jetzt muss ich mal nachlesen hier, Ortsvorsitzender der FDP in der BV6, Bezirksverwaltung heißt er, glaube ich, 6. Ne? Genau. Und bist du stark in der Politik oder? Du, es macht mir Spaß, ich bin jetzt seit 9 Jahren bei der FDP und sind so kleine Baustellen, die man dann doch schon, wo man Einfluss drauf nehmen kann. Macht sehr viel Spaß. Und man erfährt ja viel. Ne? Und man erfährt so sehr in viel. Der Stadt, über die Stadt und auch, was in der Stadt so läuft. Wir machen erstmal Musik und habe heute mal Oldies rausgesucht, war richtig dolle. Wir fangen an mit Summer of 69 von Bryan Adams. Hier ist wieder die Düsselwelle mit schönen Themen heute Abend und der Ferry Weber ist ein guter Freund von dem Raucher Friedhelm. Ja, richtig. Ja. Und hätten wir heute auch gern hier gehabt, aber der konnte nicht und da wollte ich dich mal fragen, was läuft da jetzt? Ist das abgeschlossen oder kommen noch Überraschungen? Also es sieht ja nicht so aus. Prozessüberraschungen, meine ich. Ich glaube, da gibt es jetzt nichts mehr diesbezüglich. Ist ja alles durchgegangen, was es an Gerichten gibt hier in Deutschland. Mehrfach. Ein Gericht auch zweimal. Also er hatte noch eine Ehrenrunde gedreht. Das ist zum Glück jetzt alles vorbei. Friedhelm kommt zur Ruhe. Damals hat er überlegt, auszuziehen. Er will aber jetzt da auf Boden bleiben. Er fühlt sich jetzt wohl und der ganze Druck, man darf man auch nicht vergessen, er geht auf die 80 zu. Ist für einen älteren Menschen nicht schön, über 3-4 Jahre nicht zu wissen, ob du in der Wohnung bleiben kannst oder raus musst. Ja, ich habe ihn ja öfter gesehen während dieser Zeit und das ist ihm ganz schwer an die Nerven gegangen. Ja, auch richtig. Wenn er immer so getan hat, als wäre das egal. Na, aber wenn du den ein bisschen kanntest, das ist ihm schwer an die Nieren gegangen. Sehr schwer, aber er blüht jetzt auf. Also man merkt, er hat sich davon erholt, von dem ganzen Stress. Was denkst du denn so als Bürger über den ganzen Müll, der da gelaufen ist vor Gericht, wenn du das mal von der ersten Instanz bis zur letzten Instanz dann wieder in die zweite oder wieder gegen beim OLG fing das ja wieder an, dann wieder beim BGH oder beim Bundesgerichtshof und dann wieder zurück. Dann bei irgendeiner Verhandlung beim Landgericht saß auch dann der Amtsgerichtsrichter, der das Urteil gegen Friedhelm gefällt hatte, im Publikum. Fand ich auch schon recht merkwürdig, dass ein Richter da sitzt und sich das Urteil nochmal anhört von der nächsten Instanz. Der war Lehrling. Dann hat er gedacht, da kannst du was lernen jetzt. Ne? Ja, vielleicht hat er auch gelernt fürs nächste Mal, ich weiß es nicht. Also sind ein paar Sachen schiefgelaufen. Ich meine, wir sind Menschen, wir machen alle Fehler. Wenn du das jetzt mal so rückwirkend betrachtest, glaubst du, dass die den wirklich noch raushaben wollten, um da Büros reinzukriegen oder was ist da gelaufen? Also meine persönliche Meinung ist wirklich, das Haus ist nach und nach modernisiert worden, da sind Büroräume gemacht worden und er ist mit der Letzte oder ich glaube sogar der Letzte, der da gewohnt hat und er hat gestört und er zahlt eine ganz geringe Miete, weil er auch Hausmeister da über 40 Jahre war und sollte raus, damit das umgebaut wird. Und ein Büro kann es natürlich viel teurer vermieten als eine Wohnung. War sich der Anwalt von ihm eigentlich bombensicher, dass das Urteil so gefällt wird? Oder war da auch Restrisiko immer bei? Du hast das ja direkt mitgekriegt an der Quelle. Ja, natürlich, wenn du dann siehst, wie das Amtsgericht zum Beispiel geurteilt hat. Völlig überraschend. Ja, natürlich, eigentlich. Völlig richtig. Und auch das Oberlandesgericht, das war ja dann ein Fehlurteil, ging zum Bundesgerichtshof und dann wieder zurück. Es war auf jeden Fall eine aufregende Zeit und mit sehr vielen Überraschungen. Aber ich glaube, unterm Strich ist das schon ein gerechtes Urteil, was da jetzt gefällt wurde. Ja, wir haben das ja auch hier begleitet mit einigen Sendungen. Und mir haben dann Leute hinterher gesagt, das sei völlig unverständlich, wie eine Justiz mit einem fast 80-jährigen Menschen umgeht. Hattest du den Eindruck, dass die Richter das überhaupt nicht interessiert, dass da so ein alter Mann sitzt und was die mit dem gemacht haben? Ja gut, ein Richter, ich will sie jetzt nicht in Schutz nehmen, um Gottes Willen, aber dem muss natürlich auch erstmal nach der Gesetzeslage gehen. Aber offensichtlich haben das ja nicht alle getan, ne? Richtig, und die haben ja dann mussten ja dann die Hausaufgaben nochmal neu machen, laut Bundesgerichtshof. Also ich, bei allen Gerichtsverhandlungen war für mich der Bundesgerichtshof das Gericht mit dem meisten Verständnis oder mit dem meisten Sachverstand. Also das, was die gesagt haben, hatte auch Hand und Fuß, man konnte das nachvollziehen. Das war vorher bei den beiden Verhandlungen überhaupt nicht der Fall. War ja nicht dabei bei den Verhandlungen, aber wie sind die denn mit ihm umgegangen? Die sehen doch, da sitzt ein alter Mann, der ziemlich fertig ist. Wie gehen die mit dem um? Alles scheißegal, oder? Ja, was heißt ganz normal? Also die haben ihn ganz normal behandelt. Ja? Jetzt nicht von oben herab oder irgendwie, du bist ein alter Raucher. So war es nicht. Schon respektvoll. Er hat ja auch nicht viel gesagt vor Gericht. Er saß ja eigentlich nur daneben. Naja, aber die ganze Nummer, die haben viele im Volk, sag ich mal, überhaupt nicht mehr verstanden. Ja, richtig. Sehr verwundert alle geguckt und haben gesagt, sowas ist eigentlich nicht möglich. Aber ich bin auch angesprochen worden von einem, der eine Hausverwaltung leitet und sagt, Ferry, du, ich kann das verstehen, wenn das stinkt. Ich sag, du, 40 Jahre hat's da gestunken, wenn es so willst. Auf einmal soll es mehr gestunken haben nach Rauch als vorher. Also stinken jetzt wirklich in Gänsefüßchen. Da war auch mal ein Filmteam da von Sat.1, alles Nichtraucher. Und wir haben die Tür zugelassen. Und erst als die vor der Haustür im Flur standen, haben wir aufgemacht. Und ich habe direkt gefragt, habt ihr im Hausflur Rauch gerochen? Dann sagten die nein. Deine FDP-Kollegin, die Frau Strack-Zimmermann, Bürgermeisterin hier in Düsseldorf, die hat eigentlich einen ganz schlauen Satz gesagt, die hatten wir auch in der Sendung hier zu diesem Thema. Richtig, ja. Die hat damals gesagt, eigentlich müsste der Hauseigentümer verurteilt werden, die Tür abzudichten. Oder eine neue Tür einzubauen. Ja, also weil die war ja wohl offensichtlich auch kaputt. Hat das Gericht da überhaupt nicht mal drüber nachgedacht? Also ich glaube, die Tür war sogar noch älter als Friedhelm. Wenn der nachts im Hausflur Licht anging, man sah da also wirklich einen Fingerweiterschlitz. Ich habe das dann irgendwann versucht abzudichten, aber so hundertprozentig geht es natürlich dann nicht. Aber das Gericht ist da nie auf die Idee gekommen, dass vielleicht das an dem Hauseigentümer liegt. Nee, das nicht, nein. Naja. Wurde auch nie eine Ortsbesichtigung gemacht, nichts. Das war schon eine Lachnummer am Schluss, ne? Obwohl für ihn, für den Friedhelm, war es wahrscheinlich nicht zum Lachen. Ne? Nee, also all die Jahre war es nicht zu lachen und jetzt... Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Er freut sich jetzt und ist froh, dass wieder Frieden eingekehrt ist. Alles klar, wir machen noch einen schönen Titel, Lazy Sunday von den Small Faces. Wouldn't it be nice to get on with me neighbors? But they make it very clear, they've got no room for ravers. They stop me from grooving, they bang on the wall. They're doing me thrusting, it's no good at all. Lazy Sunday afternoon, I've got no mind to worry. I close my eyes and drift away. Here we all are, sitting in a rainbow. Ja, Ferry, da bin ich ja froh, dass ich mal jemanden hier habe heute, der auch ein bisschen politische Ahnung hat in Düsseldorf. Und zwar, was mir so auf der Seele brennt, das ist die Tour de France. Hör bloß auf, wem wo, wem nicht. Die ja in Düsseldorf jetzt irgendwann stattfindet. Ich glaube, im Juli war das. Ne? Kann gut sein, ich habe es verdrängt. Ich fahre ja auch gerne Fahrrad, aber... auf einer anderen Ebene, möchte ich mal sagen. Und das, was die sich da ausgedacht haben, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Zunächst mal, es gab ja damals immer viel Geschrei, mit den Rechten machen wir gar nichts hier in Düsseldorf. Ne? Und die haben das dem Herrn Geisel ermöglicht, die Tour de France nach Düsseldorf zu bringen. Das wollte ich sagen damit. Die Rechten haben mit dafür gestimmt. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Ne? Das ist richtig, ja. So viel erstmal dazu. Wir machen nichts mit den Rechten. Ne? Geht gerade so in den Krabbenpass. So ist das in der Politik. Ne? Aber vielleicht kannst du mal sagen, was kommt auf uns Düsseldorfer Bürger zu mit der Tour de France, mal jetzt abgesehen davon, dass die ganze Stadt gesperrt ist. Das finde ich schon mit am schlimmsten. Wir hatten ja schon mal so einen Probelauf. Da ist auch der Herr Geisel, ist ja selber Radfahrer. Also der Bürgermeister fährt gerne Rad, sagen wir mal besser so. Das wäre jetzt politisch korrekter ausgedrückt. Richtig, richtig. Der ist ja damals auch mitgefahren, da war ja auch die halbe Stadt gesperrt. Ich habe kaum Zuschauer gesehen, ich bin natürlich auch nicht rumgefahren. Ich wohne in Mörsenbrüch, also da waren zwei Leute bei der Absperrung. Das war schon die Probe, was da auf uns zukommen wird. An einem Wochenende ist zwei Tage die Stadt gesperrt. Also bei der Probe, das war auch schon heavy. Ich wohne ja hier in Oberrat. Und da war ja auch die Reichswaldallee alles gesperrt. Ne? Richtig. Das war schon sehr unangenehm. Und das war nur ein Tag und das haben wir bei der Tour de France an zwei Tagen. Das war für uns als Anwohner schon sehr, sehr unangenehm. Ja. Die ganze Sperrung und das, was damit verbunden war. Also es sollte mal die Tour de France, die Veranstalter hatten wohl mal nachgefragt, die in Münster zu machen, also in der Fahrradstadt Münster. Ja. Fahrradhauptstadt von Europa wahrscheinlich Europa sogar. Selbst die Münsteraner haben gesagt, nein, wir wollen die Tour hier nicht haben. Die hatten einen schlaueren Oberbürgermeister in Münster, gehe ich mal Was das aus. Angeht, mit Sicherheit, ja. Und dann können Sie natürlich auch die Kosten, also veranschlagt sind die Kosten auch bei 6 Millionen. Und jetzt ich als normaler Bürger mit ein bisschen Einblick kann das überhaupt nicht glauben. Die Verträge durften eingesehen werden. Und sonst wird da die Hand drüber gehalten, die Verträge mit dem Veranstalter und der Stadt Düsseldorf. In Holland, bei der letzten oder vorletzten Tour de France, wurden die Verträge öffentlich auch für die Bürger ins Internet gestellt. Da konnte jeder gucken. Es sind natürlich trotzdem ein paar Sachen durchgesickert, wie zum Beispiel, dass auf der gesamten Rennstrecke alle Verkehrsschilder abmontiert werden müssen aus Sicherheitsgründen. Und nach den zwei Tagen müssen die ja auch zeitnah wieder aufgebaut werden. Und wenn man schon mal ein Verkehrsschild umgefahren hat oder man weiß, was das kostet. Also das reichten die 6 Millionen mit Sicherheit nicht. Man geht von Schätzungen aus von 12 Millionen Euro. Also 80% der Verkehrsschilder, die kannst du hinterher auf dem Bauhof bringen und liegen lassen. Die sind ja sinnlos. Und teilweise sind die auch einbetoniert. Das muss also alles gemacht werden. Das kostet ja alles riesiges Geld. Dann das ist die auf der gesamten Rennstrecke? Auf der gesamten Rennstrecke müssen alle Verkehrsschilder entfernt werden. Das ist ja irre. Dann hast du die Mitarbeiter von der Stadtverwaltung, die müssen Überstunden schieben, um auch die Rennstrecke abzusperren. Also mit 6 Millionen, was da unser OB gesagt hat, das wird im Leben nicht hinhauen. Er sagt natürlich, wir haben Sponsoren. Richtig, die haben wir. Also der größte Teil sind stadteigene Töchter. Das heißt, die Stadt, die das veranstaltet, sponsert das selber. Dann sind wir nicht mehr bei 12 Millionen, wird die Summe noch viel höher werden. Und 12 Millionen oder mehr in einer Stadt, die wächst. Wir brauchen Kindergärten, die Schulen müssen renoviert werden. Ich glaube, da wird das Geld besser angehoben. Und zur gleichen Zeit findet auch die Tischtennis-Weltmeisterschaft statt in Düsseldorf. Haben ja gar keine Chance. Ja, die haben also überhaupt keine Chance aus China. In China ist das hoch angesehen, dieser Sport. Es sind viele Chinesen hier. Ich glaube, das hätte Kosten Nutzen. Wäre das viel wertvoller gewesen als die Tour de France. Kriegen dann alle ein Fahrrad, die Chinesen. Die haben schon genug. Die haben genug Fahrräder. Mhm. Aber das mit den Sponsoren, das ist ja, ich meine, wenn die Kohle rausrücken da und am Jahresende Minus machen, dann muss die Stadt das ja wieder ausgleichen. Und wenn die Sponsoren, stadteigenen Töchter, die Geld machen, richtig, die geben das dann ja weniger. Richtig. Stadt, ne? Also das ist auch so eine Augenwischerei. Wir haben Sponsoren, klar haben wir Sponsoren. Wir haben auch Private. Finde ich auch gut, dass auch Private dafür einstehen. Aber das größte Teil kommt von den stadteigenen Töchtern. Also bezahlen die Düsseldorfer ihre Tour de France im Grunde aus der eigenen Tasche? Die Düsseldorfer bezahlen die Tour de France, dass sie ein Wochenende sich kaum bewegen können in der Stadt, richtig. Naja, viele haben schon gesagt, sie hauen ab an dem Wochenende. Das aber früh genug, sonst kommst du nicht mehr raus. Ja, oder kommst du nicht mehr rein Sonntag. Oder so, genau. Bis dann vorbei ist. Naja, wir machen erstmal wieder Musik und da habe ich nochmal einen Titel von Brinks. Und der Titel heißt Job. Es läuft nicht alles, wie es laufen soll. shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer. In the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer. In the city, in the summer, in the city. Wir sind immer noch bei der Tour de France hier in Düsseldorf und da wollte ich den Ferry mal fragen, macht es denn vielleicht überhaupt Sinn, so ein bisschen ökologisch zu denken, dass das ökologisch sinnvoll ist mit dieser Tour de France? Fahren ja alle Fahrrad, viele fahren vielleicht mit dem Fahrrad dahin auch gucken. Da gebe ich dir recht, also Fahrradfahren ist auf jeden Fall ökologisch, aber man kann jetzt nicht von ökologisch bei der Tour de France reden. Also du, ich weiß nicht, wie viele Fahrräder dabei sind, aber wenn du das mal guckst und auch schon mal das live erlebt hast, da sind mehr Motorräder und Kfz unterwegs als Fahrräder. Also da kann man nicht mehr von ökologisch reden. Wäre vielleicht auch mal eine Idee, im Rat zu fragen, ob wenigstens die Diesel da rausgenommen worden sind jetzt. Ne? Dass die sagen, es dürfen nur noch Benziner fahren bei der Tour de France, die da Begleitfahrzeuge sind. Ja, Diesel wäre ganz schlecht. Ne? Das wäre ganz schlecht. Oder wir müssten auch auf die Plaketten achten, ne, ob die da auch wirklich hier durchfahren dürfen. Ich glaube einfach, der bei sowas nicht so kleinlich sein, da gucken die schon mal weg bei der Stadt. Aber wenn du damit reinkommst, dann kriegst du direkt ja, die gut, Welle. Der Herr Geisel, unser Oberbürgermeister, er wollte das Radrennen einfach haben als Prestigeobjekt. Ich bin der Meinung, da würde ich auch jede Wette darauf eingehen, dass das ein sehr, sehr teures Prestigeobjekt für uns alle Düsseldorfer Bürger wird. Erfahren wir das hinterher, was das kostet? Oder erfahrt ihr das als Politiker? Oder? Also ich werde mit Sicherheit, und es gibt einige bei mir auch in der Partei, die da nachfragen werden und sagen so, Geisel, jetzt leg mal eine Rechnung hin. Die Abrechnung kommt. Die Abrechnung, ja. Er wird es natürlich versuchen, das schön zu rechnen, was man, wie gesagt, nochmal, also 6 Millionen kommt von ihm die Zahl. Ich gehe davon aus und auch Fachleute gehen davon aus, es werden 12 Millionen werden, die an Kosten auf Düsseldorf zukommen. Und da sind die ganzen Sponsoren, die eigenen Töchter, noch nicht bei. Das siehst du falsch, sagen die dann, das holen wir alles wieder rein. Das kann man ja sehen. Ja, er wird ja auch argumentiert. Es kommen ja so und so viele Besucher und die Gastronomien werden voll. Mag es sein, dass da ein oder andere sich da Geld verdient an einem Wochenende mal. Lass uns aber mal schönes Wetter haben in der Stadt, dann ist die Stadt eh brechend voll. Und da brauchen wir keine Tour de France für. Eigentlich nicht, ne? Nein. Na, ich bin mal gespannt, wenn die Tour de France zu Ende ist, ob das wirklich rauskommt. was da an Aufwand betrieben wurde. Also ich verspreche dir, ich werde da am Ball bleiben und nicht nur ich. Wir sind einige, die da nicht mit zufrieden sind mit der Tour de France. Und das heißt nicht, dass ich jetzt auch gegen sportliche Veranstaltungen bin. Ich bin weder Fan der Tour de France oder Tischtennis-Fan. Aber ich finde, so eine Tischtennis-Weltmeisterschaft, die geht komplett unter. Die hätte Düsseldorf nichts gekostet und wäre zumindest in China ganz weit oben angesiedelt. Und China ist auch ein aufstrebendes Land, was ja, auch in Düsseldorf vertreten ist. Die bekommen ja jetzt da überhaupt keine Aufmerksamkeit. Ne? Nein, das ist null. Das ist null. Leider. Wen interessiert das letztendlich jetzt noch? Ne? Jetzt, da werden die aber auch große Augen kriegen. Eine Handvoll wird das interessieren. Und wie gesagt, die Leute werden wahrscheinlich gar nicht dahin kommen, um das zu sehen, weil ja alles abgesperrt ist. Ja, und wahrscheinlich verstehen die auch gar nicht, was los ist, aber dann werden die denen schon erzählen. Das wird schon erzählt, ja, mit Sicherheit. Chinesischen Freunden und Mitbürgern. Wir machen nochmal kurz Musik von Smokey Rock'n'Roll Rodeo. From the first time we met, I swore you'd be mine. Saw you by the hotel bar, saw you waiting there. You were cool as a cat, and I could tell you were unaware. Thousand eyes upon you, just waiting for the kill. It's all in the thrill of the chase. They're playing it still. Like a rock and roll rodeo, it's part of the game. Like a rock and roll rodeo, they're staking their claim. Saw you smiling at me like a Caribbean sunset. Your eyes they shine, and I'll never forget, 'cause I knew you'd be mine. Oh, oh, thousand eyes upon you. Ferry, gehen wir nochmal zurück zu der Tour de France. Ja. Abschließend, was bringt die unterm Strich? Ich glaube, die bringt gar nichts. Man darf ja auch nicht vergessen, die Tour de France ist ja eben in den letzten Jahren durch die ganzen Doping-Geschichten, hat ja an Attraktivität verloren. Ja, ein Sender hatte ja zeitweilig schon die Berichterstattung eingestellt, ne? Richtig, also erstmal das, auch wenn Herr Geißel sich freut und gerne Fahrrad fährt. Ich glaube, unterm Strich, das wird ein finanzieller Flop werden. Die Bürger werden zwei Tage lang kaum ihre Wohnung großartig verlassen können oder irgendwo hinreisen können. Ja, Hamsterkäufe machen, ne? Das würde ich sowieso raten. Also wenn das am Wochenende ist, dann würde ich freitags einkaufen gehen, weil samstags schafft ihr es nicht mehr rauszukommen, in die Supermärkte zu gehen, ja, zumindest weil alles nicht abgesperrt mit dem Auto, ist. Ne? Ja, da das sowieso dann nicht. Nicht hin. Naja, ich bin mal gespannt auf hinterher, was da auf den Tisch kommt, was das wirklich gekostet hat. Aber ich denke, da wird so viel geschachert, dass da am Schluss keiner mehr durchblickt. Ja, es wird schon genau drauf. Also die werden sich ja erstmal Zeit lassen, ja, mit dem Ausrechnen. Und das dauert ja alles. Also vielleicht bis zu einem Jahr. 2 Jahre. Ja, ja. Das wird mit Sicherheit dauern. Überleg mal die ganzen von der Stadtverwaltung, die Leute, die Überstunden machen müssen. Das kostet doch alles Geld. Und da sind ja Tausende unterwegs. Haben die keine Ehrenamtlichen gefunden? Da versucht man doch immer Leute, Nein. die umsonst arbeiten. Ich weiß, dass die Sportvereine auf der Strecke angeschrieben wurden von der Stadt, was die denn für Ideen haben, was man denn da mitmachen könnte. Die wollten also die Sportvereine mit ins Boot ziehen. Naja, da bin ich mal gespannt, wie das am Schluss rüberkommt, wenn alles vorbei ist. Also ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn es klappt. Ja, ich bin aber der Überzeugung, und da gehe ich jede Wette ein, das wird kosten. Und das zahlen wir, du, ich und jeder Düsseldorfer zahlt das mit. Ja, nicht nur die Kosten, wenn es auch noch chaotisch wird. Das kommt noch hinzu, richtig. Auch ein richtig. Fiasko. Wie hat sich denn die FDP verhalten bei der Abstimmung? Die war dagegen. Dagegen, also eine saubere Weste. Wir haben eine saubere Weste. Und nochmal, die SPD hat das nur mit den Stimmen der rechten Parteien geschafft. Die Tour de France nach Düsseldorf zu holen. Da muss man dann wirklich drüber weggucken und kann man nicht so kleinlich sein. Ne? Ja, richtig. Das sind ja auch so wenige, die übersieht man dann. Dann nimmt man die mal mit ins Boot. Die müssen ja auch mal integriert werden in die Stadtpolitik. Ne? Man kennt das ja. Tired of Waiting for You von den Kings ist der nächste Titel. Time. try and I try, but I can't say goodbye. So, jetzt immer noch die Düsselwelle und der Ferry Weber ist auch noch hier. René Jäger ist auch noch am Mikrofon. Wir haben durchgehalten. Und zu der ganzen Tour de France, da fällt mir eigentlich nur ein, ich hatte jetzt so einen Fall hier, der hat seine Akten mal aufgedeckt und der versucht seit 3 Monaten Grundsicherung zu bekommen von der Stadt Düsseldorf. Das ist ja diese Differenz zwischen der Rente und ja. Diesem Grundsicherungsbetrag. Seit 3 Monaten läuft das, keiner weiß was und geht immer hin und her. Und dann haben die einen Wasserschaden, können ihn nicht empfangen und dann haben sie das und dann haben sie das. Dann habe ich ihm geraten, er möge doch mal zu der Ombudsfrau gehen. Und die hat sich dann da auch eingeschaltet. Dann kam sogar ein Anruf von der Teamleiterin von dem Grundsicherungsamt. Aber das war's dann. Jetzt ist es wieder in der Schwebe, keiner weiß was seit 3 Monaten und das ist wirklich einer, der das Geld nicht hat zum Leben. Ne? Der hat Mietschulden durch die jetzt und alles. Was kann man da machen? Was meinst du? Ich meine, für die Tour de France ist ja Geld da. Warum haben die nicht für solche Leute Geld? Also ich finde es teilweise, ich habe schon öfter so Fälle gehört, wo Menschen wirklich behandelt werden wie, nee, nicht mehr wie Menschen behandelt werden, sagen wir es mal so rum. Ja, das ist zum Beispiel eine krebskranke Frau. Ich meine, das war auch mal bei euch in der Sendung, das habe ich mitgekriegt. Ja, das war beim Arbeitsamt diese Bestätigung, die haben wollte, die ja, sie und angeblich sechsmal hat sie die nicht eingeschickt, die Anträge. Vielleicht haben sie sich gebessert bei dem Jobcenter jetzt. Ja, ich habe auch noch von einem anderen Fall oder von mehreren Fällen gehört, dass also wirklich die Leute, die Hilfesuchenden, behandelt werden, nicht wie Menschen. Ja, man kann auch nicht zu Menschen sagen, so, wir haben jetzt Weihnachten mit der Wohnung. Das hatten wir auch mal in so einer Sendung. Dann, ja, interessiert uns nicht. Die haben eben gesagt, wenn Sie eine Wohnung suchen, war am 22. Dezember, dann kommen Sie bitte am 6. Januar wieder, dann können wir was für Sie tun. Aber der stand auf der Straße. Ja, ja, also das ist eine Unverschämtheit. Den Menschen muss da schon mehr geholfen werden. Ich kenne mich leider nicht so, ich bin nicht so in dem Thema drin. Jetzt nur als Mensch. Ich habe das Gefühl, dass dieses Nebenmiteinander, dieses Menschliche geht immer mehr verloren. Wenn einer Not hat, muss diesem Menschen geholfen werden. Ja, aber da sind Stadtverwaltungsbedienstete, die sehen das anders. Ne? Der Antragsteller, der ist wahrscheinlich eher lästig. Ne? Und wenn der dann noch 10 Minuten vor Feierabend kommt, ist es ganz hart. Ne? Was will der hier? Ich habe dem auch gesagt, diesem Mann mit der Grundsicherung, du hast nur noch eine Chance, wenn du zu einem Sozialrechtsanwalt gehst und lässt den das machen? Ich sage, die erzählen dir in 3 Monaten immer noch dasselbe. Ja. Daraufhin hat die Teamleiterin wieder bei ihm angerufen, wollte wieder irgendwas einfordern. Und hat er gesagt, wissen Sie was, mit mir nicht mehr. Können Sie nächste Woche mit meinem Anwalt machen. Ich habe mir einen Beratungsschein geholt. Dann können Sie das da machen. Und da fragt ihn noch, warum machen Sie das denn? Das ist auch schon hart, ne? Ja, aber ist unglaublich. Auf die Idee, das mal so zu bearbeiten, dass das abgeschlossen wird, ne? Ja, vor allem der Mann, dem fehlt ja wirklich jeden Monat Geld. Ja, ist klar, letztendlich fehlt dem Mann das nicht, dem Vermieter fehlt das, ne? Ja, richtig. Weil der kann den ja logischerweise nicht bezahlen. Der kann ja noch von Glück reden, wenn der Vermieter das noch mitmacht, ne? Wenn er einen netten Vermieter hat, dann hat er wirklich Glück. Aber es gibt auch andere, die sagen so, du hast jetzt einen Monat nicht bezahlt, 2 Monate nicht, da kommt dann gekündigt. Noch ein ganz großes Problem, wenn du zum Beispiel von Hartz IV in die Rente gehst, dann hast du ja 1 Monat überhaupt kein Geld. Ne? Weil dieses Hartz IV wird ja vorschüssig bezahlt und die Rente wird nachschüssig bezahlt. Also du hast faktisch 1 Monat kein Geld. Ein Loch, 1 Monat. Ja, du musst irgendwo einen Kredit besorgen. Kriegst du in der Regel auch von dem Grundsicherungsamt, aber wenn du den beantragst, dann wird es ganz, ganz schwierig. Aber ist ja logisch, du kriegst ja im Voraus für den Monat von Hartz IV. Naja, die logisch. Rente kriegst du im Nachhinein. Also hast du 1 Monat nichts eine zu Lücke. Leben. Eine Lücke. Manche sagen, ich habe nichts zu fressen im Monat. Mein Gott. Das wäre jetzt drastisch ausgedrückt. Ja. Aber wer sich das damals ausgedacht hat, ich weiß nicht, was das sollte. Ne? Ich weiß nicht. Nee, ich weiß auch nicht. Aber ist ja eigentlich Quatsch. Ne? Denn dann, im Grunde wäre das ja besser, wenn sie alle das nachschüssig zahlen. Ne? Ja, ja, richtig, am Ende richtig. Des Monats für diesen Monat. Dann hast du diese Sache nicht. Also da war er noch ganz schlau damals. Aber ich weiß ja, wer das gemacht hat. Hartz IV. Okay, liegt dir noch was auf dem Herzen? Dann kannst du das jetzt noch sagen. Die Sendezeit ist nämlich langsam rum. Nein, mir liegt nichts auf dem Herzen. Ich wünsche mir... Die Zahlen liegen dir im Magen. Die liegen mir ganz schwer im Magen. Und die werden wahrscheinlich danach noch schwerer im Magen liegen. Nochmal, wir können eine Wette abschließen. Ich glaube, das wird ein Fiasko, ein Desaster. Die Tour de France finanziell. Wir laden dich gerne ein in dem Fall zu einer weiteren Sendung. Ich freue mich auf die nächste Sendung mit dir. Ich freue es auch. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, näher betrachtet war eine Produktion der Düsselwelle. In der Technik heute der liebe Norbert Marbach. Vielen Dank. Mein Gast Ferry Weber, auch vielen Dank. Aus Düsseldorf auch. Ne? Am Mikrofon wie immer René Jäger, auch aus Düsseldorf. Und bis zum nächsten Mal sagen wir von hier aus tschüss, tschüss. Wir haben noch tolle Musik. Und zwar von den Who, Shaking All Over. Und wenn die Zeit reicht, hängen wir noch von den McCoys, Hang On Sloopy an. Vielen Dank, auch fürs Zuhören. Ich danke auch. Tschüss, tschüss. Tschüss. when you won't. Say you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth now, is love real? But well, honey, don't. Well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Honey, don't. Well, I love you, baby, and you ought to know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. But well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Honey, don't. George, one time for me. Don't look right. You've been out painting the town. Baby, been stepping around. But well, honey, don't. I'll say it, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Honey, don't. I'll rock on George for Ringo one time.